Die Vertraute von Irene Nemirovsky. Guten Tag. Willkommen, Monsieur Dange. Sie kennen mich. Ich habe Sie erwartet. Außerdem war ich bei Ihren Konzerten damals in Paris. So, das ist interessant. Bitte treten Sie doch ein. Der Wind pfeift heute noch schlimmer als sonst. Wollen Sie mir Ihren Mantel geben? Oh, vielen Dank. Es tut mir leid, dass ich Sie so lange habe warten lassen. Aber, danke. Der Bahnhof. Ich habe den Weg nicht gleich gefunden. Es ist ja ein Stück. Oh, ich hoffte, den Weg genau beschrieben zu haben, als wir telefonierten. Nun, es ist nicht ganz leicht zu erkennen, wo Saint-Jean de la Salle anfängt und was alles zu Saint-Jean gehört. Aber der Kirchturm ist doch zu sehen. Ja. Und gleich gegenüber liegen Schule und Auberge, wie überall auf der Welt. Es war eine lange Reise von Paris hierher, Mademoiselle. Ich musste dreimal umsteigen. Die Züge waren kalt, schmutzig. Dann der Bahnhof. Kein Mensch sonst ist ausgestiegen. Ich bin das alles nicht gewohnt. Und dann das Wetter. So ist es oft hier im Jura. Viel Regen, viel Wind, wenig Menschen. Aber ich bin ja nicht deswegen hier, sondern ihretwegen, Mademoiselle Cousin. Um Sie kennenzulernen. Die langjährige und einzige Vertraute meiner Frau. Das ist jede Mühe wert. Bitte nehmen Sie doch Platz. Vielleicht hier am Kamin? Wie war Ihre Tournee? Und wieso hat sie Ihre Frau nicht nach Mexiko begleitet? Sie wollte. Ja, zuerst. Aber dann, eine Woche vor der Abreise, hat Florence ihre Meinung geändert und verkündet, sie werde bis Ende März bei ihrer Kindheitsfreundin unterschlüpfen. Bei Ihnen, Mademoiselle Cousin. Es war Ihnen recht. Florence hatte eine Fehlgeburt erlitten. Ach ja, sicher. Die ganzen Umstände hatten sie sehr mitgenommen. Es war geradezu ideal, dass sie sich bei Ihnen davon erholen konnte. Weit weg vom Pariser Trubel. Hinter dem Mond, meinen Sie? Die Schiffsreise nach Mexiko wäre zu anstrengend gewesen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Tee vielleicht oder ein Glas Wein? Ein Tee. Wäre wunderbar. Ich hoffe, er ist noch heiß. Danke. Was ich Sie schon vorhin fragen wollte, als ich das Klavier und die Noten sah. Spielen Sie Klavier, Mademoiselle Cousin? Das wusste ich gar nicht. Ja, ich gebe Unterricht. Ein paar Schüler finden sich sogar in diesem Nest. Da staunen Sie, nicht wahr? Darf ich mal schauen? Sicher. Ah, Franz Schubert. 4 kleine Stücke für Klavier, Allegretto in C. Na, und was ist das? Der gute Gouvy. Und die Gavotte von Saint-Saëns. Und die Lieder von Hugo Wolf. Nicht schlecht. Die verschwiegene Liebe. Beachtlich, sehr beachtlich. Und Mozart und Beethoven und Monteverdi. Mademoiselle, ich würde gerne sehen, wo Florence gewohnt hat bei Ihnen. Ist dies hier Ihr Wohnzimmer? Ja, ich habe nur eins. Hier haben wir auch gegessen. Wo war der Platz von Florence bei Tisch? Sie saß hier. Und das war Ihr Schlafzimmer? Ja, schauen Sie sich nur um. Es war ja Ihr Zuhause sozusagen. Hier hat sie also zum letzten Mal den Schlaf der Lebenden genossen. Ihre nackten Arme, sie hatte sie immer über dem Herzen gekreuzt wie ein Kind. Und auf diesem kalten Leinen lag ihr Kopf. Hängte sie ihre Kleider in diesen Schrank? Aber ich finde sie nicht. Sie sind im Koffer auf dem Boden. Ich konnte ihren Anblick nicht ertragen. Dann war ihre Wäsche in dieser Kommode. Und hier hat sie sich also gepudert. Die Wangen, den Hals, den Ansatz ihrer Brust. Vor diesem Spiegel. Was wünschen Sie noch zu sehen bei Ihrer Inspektion? Mademoiselle Cousin, warum ich gekommen bin. Ich möchte aus Ihrem Munde hören, wie der letzte Tag von Florence verlaufen ist. Alle Einzelheiten. Auch des Unfalls. Das habe ich Ihnen schon alles geschrieben. Menschen haben sowohl eine sichtbare als auch eine unsichtbare Geschichte. Aber ich war nicht dabei. Trotzdem, bitte, tun Sie mir den Gefallen. Es ist mir so wichtig. Florence hatte mir am Abend zuvor gesagt, sie wolle am Vormittag nach Paris fahren. An welchem Tag war das? An welchem genau? Am 4. Dezember? Ja. Und 3 oder 4 Tage dort verbringen. Sie ist früh aufgestanden, für ihre Verhältnisse früh. Vielleicht gegen 9. Ich war im Unterricht. Die Schule hatte gerade angefangen. Ich habe sie nicht wegfahren sehen. Kann man in diesem Dorf so unbemerkt verschwinden? Das kommt mir seltsam vor. Ich habe das Quietschen der Reifen gehört, als das Auto plötzlich wendete. Es hatte geregnet. Der Wagen ist auf dem Dorfplatz ins Schleudern gekommen, vor dem Kriegerdenkmal. Sie haben es ja vorhin gesehen. Er ist gegen die kleine Mauer geprallt, die sich vor dem Haus der Simons befindet. Ich kann Ihnen dieses Geräusch gar nicht beschreiben. Es war wie ein Donnerschlag. Und diese Scheiben, die zersplitterten. Haben Sie das alles mit angesehen? Das Dorf ist klein und ruhig. Sie haben es selbst gesagt, Monsieur Dange. Von den Fenstern der Schule konnte man alles sehen. Ich bin sofort zu ihr gerannt. Andere auch. Der Wagen war zerschellt. Man hat sie aus den Trümmern gezogen. War sie entstellt? Nein, nein, das Gesicht war unversehrt. Und der Körper? Der Körper? Ja, der Körper. Die Wunden waren nicht zu sehen. Lebte sie noch? Sie atmete. Man hat sie hierher gebracht. Man hatte eine tragbare besorgt. Man trug sie ganz vorsichtig. Sie schien nicht zu leiden. Sie werden mir die Namen der braven Leute geben, die ihr Beistand geleistet haben. Ich werde Ihnen etwas dalassen. Oh, das ist nicht nötig. Doch. Und sagen Sie noch, Sie haben gleich den Arzt geholt. Nicht wahr? Und es war nichts, gar nichts zu machen. Wäre ich doch da gewesen. Dann würde sie noch leben, meinen Sie? Warum bin ich nur weggefahren? Ich habe mich das oft gefragt. Sie hatten eine Tourneeverpflichtung. Ihre Verehrer in Mexiko haben Sie erwartet. Es ist seltsam. Ich habe sie mit großer Angst zurückgelassen. Diese ganze Reise war mir von vornherein zuwider. 2 habe ich den Zeitpunkt verschoben. Aber wir hatten viel Geld ausgegeben und die Konzerte wurden königlich bezahlt. Sehen Sie, man wollte Sie unbedingt spielen hören, Monsieur Dange. Auf meine Bitte hin hat der Impresario irrsinnig hohe Forderungen gestellt. Ich hoffte, sie würden ablehnen oder zumindest feilschen, was mir einen Vorwand geliefert hätte, abzusagen. Aber nein, sie waren mit allem einverstanden, ja? Ich bin abgereist und 14 Tage später erfuhr ich durch Ihr Telegramm von Florence Tod. Aber daran haben Sie keine Schuld, Monsieur Dange. Ich schäme mich, erst jetzt zu kommen, um Ihnen für alles zu danken, was Sie für Sie getan haben. Ich glaubte nicht, dass ich den Mut hätte, dieses Haus zu betreten. Das Zimmer zu sehen, in dem Florence gestorben ist. Ja. Und auch Sie nicht, Mademoiselle. Die Vertraute meiner Frau. Das kann ich verstehen. Trinken Sie Ihren Tee, Monsieur Dange. Erwärmt. Ich habe einen Teelöffel Rum hineingetan. Jetzt nicht. Diese Reise. Hatte sie eigentlich gesagt, warum sie wegfuhr? Nein, sie hat nichts gesagt. Sie ist doch am 4. Dezember ums Leben gekommen, nicht wahr? Ja. Vorgestern war es genau 2 her. Sie tragen einen Trauerring. Das ist doch einer, nicht wahr? Ich erinnere mich, dass meine Großmutter früher so etwas trug. Ja, es ist altmodisch. Aber solche Traditionen halten sich hier. Haben Sie jemanden verloren? Einen Cousin. Einen jungen Mann von 25. Ist es erst kürzlich passiert? Es ist... Ja? Es ist ein paar Monate her. Monsieur, ich habe alles genau befolgt. Leider sind Ihre Anweisungen für die letzte Toilette zu spät eingetroffen, aber durch einen eigentümlichen Zufall habe ich Florence genau das Kleid angezogen, das Sie mir dann genannt haben. Der Leichnam wurde am 6. Dezember nach Paris überführt und alles wurde nach Ihren Wünschen erledigt. Ich weiß, ich bin Ihnen zu großem Dank verpflichtet. Sie kannten sie gut, nicht wahr? Ja, wir waren seit der Kindheit befreundet. Wie Sie wissen, wurden wir im selben Dorf geboren. In St. Poussy, hier im Jura. Ich weiß, aber ich weiß wenig von ihr, wenn ich es jetzt bedenke. Aber wieso? Wir haben vor 2 Jahren geheiratet. Davor war ich ihr in dem Theater begegnet, in dem sie debütieren wollte. Welch wundervolle Stimme sie hatte. Und vielleicht nicht kräftig genug für eine Theaterkarriere, aber der reinste Sopran, den ich je gehört habe. Wir haben uns fast sofort geliebt. Diese beiden Jahre sind so schnell vergangen. Und meine Konzerte, die Karriere, der Rundfunk, das alles nahm uns, raubte uns so viele Stunden. Was bleibt davon? Erinnerungen. Erinnerungen. Erinnerungen heben Jungvermählte stillschweigend für später auf, so wie man etwas fürs Alter auf die hohe Kante legt. Man will keinen Augenblick für die Liebe verlieren. Dieses Unwetter ist schrecklich. Der ganze Himmel ist schwarz. Und ich komme her, halte Sie davon ab, Ihre Hefte zu korrigieren. Ich stelle Ihnen sentimentale und absurde Fragen. Das alles, um noch einmal all das zu hören, was Sie mir in Ihrem Brief schon geschrieben haben. Und was weder Sie noch ich ändern können. Bestimmt halten Sie mich für verrückt. Aber nein, Monsieur Dorsch. So ein furchtbarer Schlag. Darf ich Sie dann was fragen? Bitte. Vielleicht ist es ein Missverständnis. Dann wird es sich aufklären. Sie sagen, dass Florence über diese Reise nach Paris, auf der sie ums Leben kam, am Tag zuvor mit Ihnen gesprochen hatte. Ja. Ohne einen Grund für diese Abwesenheit anzugeben? Ja, sie musste sich mir gegenüber nicht rechtfertigen. Über sowas redet man normalerweise, denke ich. Es handelte sich nur um ein paar Tage. Möglich, dass sie mir von einer Anprobe oder einem Zahnarzttermin erzählt hat. Aber ich habe es vergessen. Ich verstehe nicht, warum das wichtig ist. Ich sage es Ihnen. Meine Post, die mich in Mexiko nicht mehr erreicht hat, ist postlagernd liegen geblieben und wurde mir erst kürzlich zugesandt. Ich habe sie vor 4 Tagen erhalten. Es waren 2 Briefe von Florence darunter. Ja, und? Der erste trug das Datum vom 4. Dezember, das heißt genau vom Tag ihres Todes. Und der zweite vom 5., demnach vom darauffolgenden Tag. Bestimmt liegt ein Irrtum vor. Haben Sie den Poststempel überprüft? Der erste wurde am 4. Dezember eingeworfen und der zweite am 5. Ich verstehe das nicht. Ich glaube, Sie verstehen das sehr gut. Ich sehe nur eine Erklärung. Diese wenigen Tage, die sie in Paris verbringen sollte, versprachen so ausgefüllt, so glücklich zu werden, schien so voller Verheißung, dass meine Frau sich im Voraus ihrer Postpflichten entledigte. Das klingt ja, als seien Sie eifersüchtig. Ich hatte sie gebeten, mir jeden Tag zu schreiben. Nur kurz. Nur damit ich weiß, dass es ihr gut geht. So weit weg, wie ich war. Florence hat jemanden beauftragt, die Briefe in ihrer Abwesenheit zur Post zu bringen, damit der Herkunftsort immer derselbe wäre. Es ist möglich, dass sie den ersten Brief selbst aufgab, dass sie kurz vor dem Unfall bei der Post gehalten hat. Aber der zweite Brief muss jemand anderem anvertraut worden sein. Vielleicht einem Kind? Aus dem Dorf? Das nichts von ihrem Tod wusste oder das nicht schlau genug war, zu verstehen, dass dieser Brief nicht mehr abgeschickt werden durfte, als sie tot war? Möglich. In dem Brief selbst steht nichts, was... Nichts über Ihren Aufenthalt in Paris, meinen Sie? Nein, nein, kein Wort. Diese Briefe... Nur sie konnte solche Briefe schreiben. Bezaubernd, traurig und verrückt. Sie sprach über die Musik, über ihre Lektüre, über die großen Tannen hier vor ihrem Haus, Mademoiselle Cousin. Über den vielen Schnee. Ja, wirklich. Sie hat sehr schöne Briefe geschrieben. Kleine Kostbarkeiten. Der Brief vom 5. Dezember zum Beispiel. Sie haben ihn bei sich? In dieser Nacht ist ein starker Regen auf die schneebedeckte Erde gefallen. Ein wütender Regen. Und der Schnee, so unschuldig wie ein von Hexen gepeitschtes junges Mädchen. Und dann, ich glaube, ich habe mich erkältet. Ich bin sehr spät aufgestanden. Und so geht es weiter über die kleine Nachtmusik und die Weihnachtssterne, die ungeachtet der Tradition eingegangen sind. Worauf wollen Sie hinaus? Dieses Unwohlsein, das sie erwähnte. Es diente dazu, 2 oder 3 Tage in aller Ruhe in Paris zu verbringen, ohne mir zu schreiben. Ich hatte erst später erfahren, dass sie eine leichte Grippe hatte und jetzt wieder gesund war. Nichts hinderte sie, Ihnen von dieser Reise zu erzählen. Ich habe die Hausangestellten befragt. Sie hatte keine Anweisungen für ihre Ankunft gegeben. Sonst ist sie nie unerwartet gekommen. Sie liebte es, dass alles für sie bereit war. Das Feuer, das Bad, die Blumen. Sie hatte nicht vor, in dieser Nacht zu Hause zu schlafen, da bin ich mir sicher. Unter dieser Voraussetzung war es nur natürlich, dass sie es vorzog, ihre Reise geheim zu halten. Aber Monsieur, es kann die unschuldigsten Gründe... Ach, was? Sie verstehen sehr gut, dass es nicht den leisesten Zweifel geben kann. Man braucht nur den Ausdruck ihres Gesichts zu sehen, Mademoiselle. Die Fakten liegen auf der Hand. Aber haben Sie keine Angst. Ich werde Sie um nichts bitten. Weder um den Namen des Liebhabers, noch um die Dauer dieses Verhältnisses. Sie werden es mir nicht sagen. Sie waren Florence sehr zugetan. Sie haben ihr nach Kräften geholfen, mich zu betrügen. Ich? Was halten Sie von mir? Mir ist klar, dass Sie das abstreiten würden. Und jetzt? Jetzt werden Sie Ihr Geheimnis getreulich bewahren. Getreulicher denn je, da bin ich mir sicher. Aber ich wiederhole es. Ich werde Ihnen keine indiskrete Frage stellen. Mein Wunsch ist nur, mit jemandem über Florence zu reden. Jemand, der sie gut gekannt hat. Der sie geliebt hat. Nur ein letztes Mal. Monsieur, ich kann Ihnen auch nicht helfen. Sie war ein so außergewöhnliches Geschöpf. Nicht wahr? Ich war mir völlig im Klaren darüber, dass sie mich eines Tages betrügen oder verlassen würde. Aber Monsieur, was sagen Sie da? Was für eine erbärmliche Sache, das Leben. Ein paar Freuden, viel Gleichgültigkeit und Desinteresse. Dazwischen immer wieder Schmerzen, Leiden, Scheitern, Kummer, Trauer. Und eines Tages muss man sterben. Ich war 22 Jahre älter als Sie. Wie können Sie so reden, Monsieur Dange? Haben Sie denn während Ihrer Konzerte nie in den Saal gesehen? All diese Leute, die Sie bewundern, die Sie lieben. Ein Künstler, der sich zu uns herabbeugt, der uns aus unserer Mittelmäßigkeit herauszieht, der für uns spricht, ist etwas so Seltenes, so Schönes. Es ist unermesslich, Monsieur. Sie haben die Pflicht, das zu begreifen. Verzeihen Sie, wenn ich Ihnen die Leviten zu lesen scheine, dann nur, weil ich Sie so sehr bewundere. Was hat es schon zu bedeuten, dass Sie 22 Jahre älter waren als Flora? Wie nennen Sie sie? Flora. Sie hieß Flora. Das wissen Sie doch. Florence ist der Name, den sie für das Theater angenommen hat. 22 Jahre. Sie haben ihr die Ehre erwiesen, sie zu sich emporzuheben. Was wissen Sie schon davon? Ja, ich war berühmt, aber das... Früher einmal war ich vermutlich jemand, der all ihr Lob verdiente. Aber der Ruhm ist eine bittere Frucht. Man schmeckt sie erst, wenn der Baum gefällt ist. Ihre Demut ist nicht bewundernswert. Sie ist morbide. Der Mann, den sie geliebt hat, er war sicherlich brillanter, ernsthafter als ich. Obwohl ich mir manchmal vorstelle, dass er mir ähnlich sieht. Mir, in jungen Jahren. Ich habe ihr nicht geholfen, Sie, Monsieur, zu betrügen. Im Gegenteil. Ich habe mein Bestes getan, sie zur Vernunft zu bringen. Florence konnte man nicht widerstehen. Ihre Schönheit, ihre Anmut, diese gebieterische und doch gleichgültige Miene. Ja, ja, ja, das ist das Wort, das ich suchte. Es lag so viel Gleichgültigkeit in ihren gesellschaftlichen Beziehungen, in ihren Liebesbeziehungen. Mitunter wirkte sie zerstreut und kalt. Ich kenne Leute, die behaupten, sie sei oberflächlich und nicht gerade intelligent. Aber Intelligenz hat nichts zu bedeuten. Dieses Körnchen Traurigkeit und Wahnsinn in ihr. Ihre Briefe. Gott, wie liebte ich ihre Briefe. Vor 4 Tagen, als ich ihre Schrift auf den aus Mexiko zurückgeschickten Umschlägen erblickte, ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, was ich da empfand. Ich zitterte. Ja. Es war erschreckend und wohltuend zugleich. Selbst damit ist es vorbei. Nicht mit Ihrer Kunst. Ihre Kunst lebt. Ich bin nur Interpret. Auf die Dauer reicht das nicht aus. Ein undankbares Metier. Das können Sie nicht verstehen. Ich finde nur die Toten wieder und gebe sie dem Leben zurück. Es ist der Beruf eines Mediums. Nichts entsteht aus mir selbst. Ich werde kein Kind hinterlassen, kein Werk, keine Liebe. Nichts. Hören Sie, Monsieur Dange, ich habe ein paar Erinnerungsstücke. Alte Fotografien von Flora. Wollen Sie sie sehen? Das hier ist unsere Klasse. 20 Mädchen in schwarzen Schürzen und Holzschuhen im Hof der Schule. Alle drehen die Füße nach innen. Schlecht gekämmt wie immer. Wie alt mögen sie gewesen sein? 13, 14. Alle sehen gleich aus mit ihren eckigen Oberkörpern. Als steckten sie festgezurrt in ihren steifen Kitteln und groben Wollsachen. Oh mein Gott, ich erkenne sie alle wieder. Hortense, Josette, Mathilde, Catherine, Eugénie, Nathalie. Aber keine Florence. Das hier ist sie. Stark und mollig um die Taille, wie in diesem Alter üblich. Aber ihr Gesicht. Sehen Sie? Feine Züge, große blaue Augen. Ja, das stimmt. Und Sie, wer sind Sie auf dem Bild? Ich bin nicht dabei. Ich war seit 3 Monaten im Pensionat in Besançon, als das Foto aufgenommen wurde. Flora hat es mir geschickt. Hier sehen Sie die Inschrift. Meiner lieben Camille, von Ihrer Flora. Waren Sie lange getrennt? Fast zu lange. Ich fand erst wieder Ruhe, als wir wieder zusammen waren. Und hatte Ihre Beunruhigung auch einen Grund? Sie wollte nicht länger zur Schule gehen. Wie? Was wollte sie denn machen in diesem Nest? Sie wollte Schneiderin werden und sich in irgendeiner Stadt niederlassen. Ja, diese Zukunftsaussichten genügten ihr. Eine Nähmaschine in einem armseligen Zimmer und am Samstagabend ein Kinobesuch mit dem Angestellten des Modegeschäfts von gegenüber. Und ihre Familie? Sie war ein Kind. Ihre Familie bestand wie die meine aus Kleinbürgern ohne Vermögen. Ihr Vater hatte wieder geheiratet. Florence verstand sich nicht mit ihrer Stiefmutter. Im Übrigen war sie keine bösartige Frau, sondern eine von jenen spröden, launischen Charakteren. So sind die meisten Frauen hier. Immer Sorgen, keine Freude am Leben. Mit verschränkten Armen stehen sie in ihren Kittelschürzen vorm Haus und beklagen sich bei der Nachbarin über diese schreckliche Welt. Ihre schweigenden Männer, die hohen Brotpreise, das schlechte Wetter, den zu kalten und zu heftigen Wind, die schlechte Ernte. Ihre einzige Aufmerksamkeit gilt ihrer Kleidung, wenn sie sonntags in die Kirche gehen. Da muss alles stimmen. Da wird jedes Gummiband und jeder Kleidersaum nachgesehen, damit bei den Kindern nicht der Unterrock rausguckt und ein Saum sich auflöst. bloß nicht auffallen. Keiner will Anlass geben zu Klatsch, zu dunklen Vermutungen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Florence sich jemals an solche muffigen Regeln gehalten hat. Ich kann sie mir hier überhaupt nicht vorstellen. Flora schimpfte, schmollte und beklagte sich ständig über alles. Sie langweilte sich, denn das Leben wiederholte sich immer wieder, jeden Tag, jede Woche. Keine Wunder. Nicht einmal eine kleine Überraschung. Da freut man sich schon auf den Gottesdienst am Sonntag, wenigstens eine Abwechslung. Aber auch die hat ihre Regeln. Im Dorf braucht man Ansehen. Das ist das Wichtigste hier. Sonst gibt es nur Arbeit, Krankheit, Tod. Florence wäre niemals hier versauert. Nein. Sie wäre weggegangen, sie hätte heiraten können. Wissen Sie, wie man hier heiratet? Sie werden es mir bestimmt erklären. Einmal im Jahr, meist um die Osterzeit herum, werden alle jungen Mädchen im heiratsfähigen Alter eingeladen zu einem Fest. Wobei die Männer, die sich dort vorstellen, die Höhe der Mitgift im Kopf haben wie bei einer Versteigerung. Diese Rituale sind keiner manchmal... Keiner denkt nach. Keiner widersetzt sich. Es gibt dicke Suppe, in der der Löffel stecken bleibt und den vom Gutsherrn gelieferten Hecht. Deshalb sagt auch niemand ein Wort. Alle diese vorgebeugten dicken Hälse und das langsame Kauen wie die Ochsen im Stall. Sie hassen ihr doch. Und nach dem Hecht das erste Fleischgericht, vorzugsweise eine gebratene Gans. Dann das zweite und zum Schluss, nach dem Käse, den die Gäste mit der Spitze ihres Messers essen, Apfelkuchen oder Kirschkuchen. Danach braucht man nur noch ins Haus zu gehen und aus dem Kreis junger Mädchen in rosa Kleidern mit Handschuhen aus Florettseide seine Ehegattin zu wählen. Ich verstehe nicht. Unter ihnen eine Frau, die schon 32 oder 33 ist. Doch in der Hoffnung, einen Ehemann für sie zu finden, holt man sie immer noch hervor und steckt sie in diese rosa Livree der Jungfräulichkeit. Ein verblasstes Mädchen mit zusammengepressten Lippen, das neben ihrer glücklich verheirateten Halbschwester sitzt. Und deswegen, Mademoiselle Cousin, haben Sie selbst nie an Heirat gedacht? Florence muss doch berühmt gewesen sein an Saint-Bosy de la Loue. Bei einer solchen Stimme. Ich stelle mir vor, dass sie zu all den Festen, den Kindtaufen, Hochzeiten, Begräbnissen eingeladen wurde, um mit ihrem Gesang die Herzen zu erheben. Die Herzen erheben. Man singt in der Kirche, bittet um den Segen, der Hagelschauer möge Herr im Himmel im Nachbardorf niedergehen. Dann betet man noch um eine volle Scheune und Schluss. Singen aus Vergnügen? Das ist nur etwas für arme Schlucker, die keine Angst um ihren Besitz zu haben brauchen. Ihre Äcker, ihre Höfe, ihr Vieh. Wer hat denn Ihre Begabung entdeckt? Ich. Ich habe sie entdeckt. Ich habe sie ermutigt. Ich habe sie immer angehalten, ihr Talent nicht wegzuwerfen, sondern zu hegen und zu pflegen. Aber Flora war faul. Da habe ich sie nach Besançon geholt. Zu mir. Aber bitte, Sie waren noch ein Kind? Als ich in den Osterferien zu Hause war, habe ich ihre Eltern aufgesucht. Ich war damals 15. Ich weiß nicht mehr, wie ich es angestellt habe, dass die Eltern schließlich nachgaben. Vielleicht, weil ich an den Vater appellierte und der Stiefmutter abwechselnd schmeichelte und sie einschüchterte. Jedenfalls schickten sie Flora am Ende nach Besançon, in jenes Pensionat, in dem auch ich war. Dann hatten Sie Ihre geliebte Florence unter Ihren Fittichen. 5 Jahre haben wir dort zusammengelebt. Ich bin ein weiteres Jahr als Repetitorin für die jüngeren Schülerinnen dort geblieben. Aber in Wirklichkeit, um Flora nicht allein zu lassen. Um sie zum Arbeiten anzuhalten und dafür zu sorgen, dass sie ihre Prüfungen bestand. Dass etwas aus ihr wurde. Dass sie ihre Gesangsstunden nicht aufgab. Und vor allem, damit nicht einer dieser grässlichen Jünglinge um sie herumschabelte. Grässliche Jünglinge. Und Sie selbst, Mademoiselle? Sie haben ein großes Opfer gebracht für die Zukunft von Florence. Es kann nicht jeder über Nacht berühmt werden. Und nicht jeder wird notwendigerweise erstklassig. Dazu gehört Leidenschaft. Man muss die Kunst lieben, um sich ihrer würdig zu erweisen. Man muss ihr alles unterordnen. Alles. Ich wusste nicht, dass dazu jemand gezwungen werden kann. Kann ich das Foto wiederhaben? Warum haben Sie dieses Opfer gebracht? Sie können sich keinen Grund vorstellen? Keinen, der mir plausibel erscheint. Dann werde ich es Ihnen sagen. Der Grund ist, dass Flora mir die wichtigste war. Die naheste Person auf der Welt. Flora war für mich bestimmt. Sie zittern. Sind es die Erinnerungen an Ihre naheste Person auf der Welt? Lassen Sie meine Erinnerungen bei mir. Wie können Sie wissen, was Flora für mich bedeutete? Sagen Sie es mir. Ich war 1,5 Jahre älter als Sie. Sie hatte alles. Das Gesicht, den Blick, das Lächeln. Alles, was ich gern gehabt hätte. Ich war nicht schön. Das wusste ich. Und Sie fingen an, auf Florence neidisch zu sein. Ich erinnere mich, dass ich einmal wie eine Wilde mit Klauen und Zähnen einen himmelblauen Mantel zerrissen habe, den sie sonntags trug. Sie hatte mich besucht, um sich bei mir zu vergnügen, und hatte ihn auf einem Stuhl in der Diele liegen lassen. Alle sagten, was für eine hübsche Pastellfarbe und wie gut sie zu ihren blonden Locken passt. Als ich älter wurde, verschwand dieses Gefühl. Na, oder besser, es wurde durch etwas anderes ersetzt. Durch was? Es war merkwürdig. Ich empfand weder Freundschaft noch Zärtlichkeit für sie. Aber ich formte sie nach meinen Vorstellungen. Verstehen Sie? Es begann mit kleinen Dingen. Für eine Preisverleihung habe ich das Gedicht mit ihr eingeübt. Ich habe ihr beigebracht, wie sie rezitieren, sich halten, grüßen, ein wenig kokettieren sollte, um ihr hübsches Profil und ihre Locken zur Geltung zu bringen. Und wenn man ihr applaudierte, wenn man ihr Komplimente machte, empfand ich ein bitteres Vergnügen. Doch sie blieben im Schatten. Ich kann Ihnen das nicht beschreiben. Wenn ich zum Beispiel ein Examen glänzend bestanden hatte, sagte ich zu mir: Mädchen, bei dem jämmerlichen Aussehen, das Gott dir gegeben hat, verlange nichts und erhoffe nichts. So ersparst du dir grausame Enttäuschungen. Vielleicht entsprach es meinem Charakter, die graue Eminenz zu spielen. Schon als Heranwachsende bewunderte ich die Jesuiten über alles, diese bescheidenen gelehrten Männer. Die im Dunkeln verborgen den König berieten. Machen Sie sich nicht lustig über mich, Monsieur Dange. Was ich Ihnen sage, weiß niemand. Aber es tut gut, einmal im Leben offen zu sprechen. Und außerdem, diese Flora, der Sie so nachtrauern, die habe ich Ihnen geschenkt. Vielen Dank. Mit 13 oder 14 war Flora sehr gewöhnlich geworden. Ich war enttäuscht. Ich ärgerte mich über sie. Was hatte das Leben jetzt noch für einen Sinn? Schulaufsätze, Prüfungen, gute Noten am Ende des Jahres. Ich war eine ausgezeichnete Schülerin, und zwar ohne Mühe, aber ich langweilte mich. In jenem Alter zählen nur die Träume, eine Art zweites Leben. Was zu sein man sich vorstellt, was man gern werden möchte. Was wollten Sie denn werden? Das interessiert Sie? Warum nicht? Jahrelang war ich in meinen Träumen Flora gewesen, mit allem, was ihr gegeben war. Aber nun war sie unscheinbar, fast dumm geworden. Sie sehnte sich nur noch danach, Schneiderin zu werden. Schneiderin. Können Sie sich das vorstellen? Flora als Schneiderin? Geschwängert von einem Ladenschwengel? Oder brav mit einem Kleinbürger verheiratet? Flora. Und was war dann mit mir? Doch dann habe ich sie singen hören. In der Schule? In den Osterferien? Es war am Ufer der Lou. Bei uns sind die Flüsse tief und schnell. Der Frühling war in diesem Jahr frühzeitig gekommen. Wir sind ans Ufer gegangen, um Blumen zu pflücken und unsere Füße ins Wasser zu tauchen. Eine Schar von 5 oder 6 Mädchen. Als wir ins Dorf zurückgehen, ist es Abend. Wir haken uns unter und einer von uns beginnt zu singen. Die anderen wiederholen den Refrain im Chor. Und unter all diesen Stimmen erhebt sich die von Flora mit solch angeborenem Adel, solcher Reinheit, dass die anderen Mädchen nach und nach verstummen. Und wir von dieser wunderbaren Stimme getragen weitergehen. Florence. Ja. Hat Florence in Besançon mit dem Gesangsunterricht begonnen? Wie alt war sie da? Und wer waren ihre Lehrer? Die müssen doch auch ihre Begabung bemerkt haben. Sobald sie 18 war, habe ich sie Gesang studieren lassen. Sie ist nach Paris gegangen. Allein, ohne mich. Dort wurde sie, wie Sie sicher wissen, fast sofort die Geliebte eines sehr reichen Mannes, der viel älter war, verheiratet, aber von seiner Frau getrennt. Ich weiß. Er lebte offen mit Flora zusammen. Ich sah sie selten, aber sie vergaß mich nicht. Sie hing an ihrem Freund, aber gleichzeitig sehnte sie sich nach ihrer Freiheit. Sie war noch sehr jung. Es war eine schwierige Zeit. Der Mann hatte einen herrischen, eifersüchtigen Charakter. Sobald die Beziehung zwischen ihnen zu angespannt wurde, fast zu zerbrechen drohte, kam Flora zu mir. Sie betrat das Zimmer, setzte sich in den Sessel, in dem sie gerade sitzen. Und sie sagte, ich habe dies getan, ich habe jenes geantwortet. Was hätte ich deiner Meinung nach tun sollen? Was hättest du an meiner Stelle gemacht? Sie scheinen den Mann gut gekannt zu haben. Flora hat mir allerhand über ihn erzählt. Eltern hatte sie nicht, die sie um Rat fragen konnte? Zwischen Eltern und Kindern herrscht so ein solches Schamgefühl. Als ich klein war, schämte ich mich, meine Mutter nackt zu sehen. Ebenso schämte ich mich, Gedanken zu äußern, die mir sündhaft vorkamen, die ich jedoch ohne zu zögern irgendeiner kleinen Kameradin oder einem alten Kindermädchen anvertraute. Meine Eltern, das waren ganz besondere Wesen, die hoch über den menschlichen Schwächen standen. So dachte auch Flora. Hat Ihnen Ihre Macht über Florence nicht manchmal Angst gemacht? Ich habe mit ihr gesprochen, so wie sie es wollte. Lange. Ich brachte sie zur Vernunft. Verstehen Sie, ich wollte nicht, dass sie diesen Mann verliert. Durch ihn atmete sie die Luft von Paris, konnte sich gut kleiden. Zumindest äußerlich wurde sie allmählich so, wie sie sein sollte. Sollte? Sie wusste ja nicht, was gut für sie war. Alles musste ihr beigebracht werden. Ihre Frisur, ihr Gang, ihre Kleider. Bis alles vollkommen war. Und in meinem Kopf, in meinem, baute sich eine wunderbare Zukunft für sie auf. Diese Flora war mein Kunstwerk. Es muss berauschend sein, seine eigene Persönlichkeit einer anderen aufzuprägen. Seinen Geist einem anderen einzuhauchen, nicht wahr, Mademoiselle? Sie haben sie niemals gekannt, Monsieur. Niemand kannte sie. Sie selbst sich am wenigsten. Sie hielt sich für frei. Von wegen. Wenn ich ihr sagte, du musst dies oder jenes tun, genau das musst du ihm schreiben. Ich werde dir den Brief diktieren. Diesen Mann musst du wegschicken. Diesen anderen Mann musst du sanft von dir schieben, ohne ihn zu entmutigen. Dann lachte sie und spöttelte. Davon verstehst du nichts, meine arme Camille. Was weißt du schon von den Männern, von der Liebe, vom Leben, vergraben in deinem Loch? Mag sein, sagte ich. Aber denke ein wenig nach und du wirst einsehen, dass ich recht habe. Genau das und das musst du tun. Und am Ende folgte sie meinem Rat und war überzeugt, nach eigener Erkenntnis gehandelt zu haben. Von ihrer winzigen Dorfschule aus. Ihr Freund ist plötzlich gestorben. Und da keine Vorkehrungen zu Floras Gunsten getroffen worden waren, ist das ganze Erbe der legitimen Ehefrau zugefallen. Von heute auf morgen war Flora mittellos. Das Haus, in dem sie wohnte, ihr Wagen, nichts gehörte ihr mehr. Sie war völlig hilflos. Ich habe dafür gesorgt, dass ich einige Monate Urlaub bekam und wir haben beide in Paris gelebt. Ich wollte aus dieser Frau etwas machen. Verstehen Sie? Ich dachte an eine Theaterkarriere. Ihre Stimme war zu schwach, sie klang wunderbar, aber nur in einem Zimmer. Fürs Theater war sie ungeeignet. Sie hätte bestimmt nichts dagegen gehabt, in Konzerten oder privaten Gesellschaften zu singen. Dem war ihre Stimme allemal gewachsen. Mit ihrem bezaubernden Gesang, ihrer Schönheit, ihrem Charme hätte sie es zur Berühmtheit bringen können, zu einem großen Namen und zu wer weiß was noch. Verstehen Sie? Verstehen Sie, mitunter vergaß ich, dass ich Camille Cousin war und sie Flora Leblanc. Wenn sie sang, schien meine Stimme aus ihrer Kehle zu dringen. Ihr Gesang befreite mich von mir selbst. Wir führten ein ruhiges, zurückgezogenes Leben, denn sie wollte sich öffentlich nicht in dem erbärmlichen Zustand zeigen, in dem der Tod ihres Geliebten sie zurückgelassen hatte. Ohne Kleider, ohne Schmuck. Oft sogar fehlte das Geld für den Friseur. Wäre sie allein gewesen, dann hätte sie jedem gewinnversprechenden Abenteuer zugestimmt. Sie ist nicht hier, sie kann sich nicht verteidigen. Monsieur, ich spreche zu Ihnen wie vor Gott. Ich bin nicht Gott. Ich bin gläubig und überzeugt, dass Ihre Seele da ist und uns zuhört. Dass sie bestätigt, dass ich die Wahrheit sage. Ich war es, die Sie in diesen 2 Jahren bei sich behalten und ihr eine wunderbare Zukunft ausgemalt. Ihr Ruhm und Liebe versprochen hat, wenn sie nur auf mich hören wollte. Ja, es war berauschend zu sehen, wie dieses schöne Geschöpf halb unbewusst meine Worte wiederholte, meine Überlegungen zitierte, meine Meinung über ihre Lektüre äußerte und ihre Briefe. Oh, wie habe ich manchmal gelacht. Ihre Briefe, die ich schrieb. Nach und nach hat sie verstanden, was ich aus ihr machen wollte. Sie ließ sich formen. Manchmal nannte sie mich mein Regisseur, nur dass sie mir ziemlich niedrige Motive unterstellte. Sie glaubte, dass ich damit rechne, später auf ihre Kosten zu leben. Und sogar, sie hat es mir lachend verkündet, irgendeinen ihrer verschmähten Verehrer zu heiraten, irgendeinen von Flora Leblancs abgelegten Liebhabern. Sie haben die Briefe geschrieben, die ich so verehre. Monsieur d'Ange, vor etwa 3 Jahren habe ich Sie zum ersten Mal spielen hören. Ich besaß einige Schallplatten von Ihnen und ich hörte Sie manchmal im Radio. Aber noch nie hatte ich eins Ihrer Konzerte besucht. Und an jenem Tag, vorhin sagte ich, dass Sie sich allen diesen Menschen schulden, die Sie bewundern und lieben. Denken Sie daran, dass jedes Mal, wenn Sie spielen, mindestens ein Wesen im Konzertsaal sitzt, dessen Stimme Sie sind. Für einige Augenblicke. Die Menschen sind stumm, Monsieur. Wir sind wie Pflanzen, wie Bäume. Wir leiden und wir sterben und niemand hört unseren Schrei. Nun, Sie wissen das alles. Sie werden erraten, dass ich Sie von diesem Tag an... Mademoiselle, bitte. Ich bin nicht schön. Und natürlich konnte ich nichts von Ihnen erhoffen. Aber da war Flora. Und deshalb... Ich habe ihr von Ihnen erzählt. Ich habe sie in ihre Konzerte geschleppt. Ich gab erst Ruhe, als Flora sich ihnen hat vorstellen lassen. Ja, in jenem leeren Theater, einige Wochen bevor sie ihr Debüt hatte. Es ist seltsam. Erst waren sie sehr kalt, aber ich wusste, dass sie Monsieur Flora am Ende lieben werden. Und Florence? Flora konnte nicht lieben. Ein außergewöhnliches Geschöpf, sagen Sie? Ach was, eine ganz gewöhnliche Frau. Oh, nicht schlechter und nicht dümmer als alle anderen. Einfach durchschnittlich. Die Flora Leblanc von früher, die Schneiderin werden wollte, die ist von Ihnen geliebt worden, Monsieur d'Ange. Sie hat sich leben lassen von einem reichen und berühmten Künstler. Und dann hat sie sie betrogen. Nie hätte ich das geglaubt. Ich sah sie damals selten und sie prahlte nicht mit ihren Abenteuern. Vor sechs Monaten... Sie hatten mich betrogen und sie wussten davon. Vor sechs Monaten ist sie gekommen, um einige Tage hier zu verbringen. Es ist sonderbar. Einerseits fühlte sie sich von mir angezogen, andererseits hasste sie mich. Sie floh vor mir und kehrte dann doch wieder zu mir zurück. Ich war nicht allein. Ein junger Mann, ein Cousin, wohnte bei mir. Er war 10 Jahre jünger als ich und weise. Meine Eltern hatten ihn aufgezogen. Stellen Sie sich einen hübschen Burschen vor. Einen halben Bauern mit einer Stupsnase, roten Wangen, schwarzem Haar, starken, harten Armen. Das erste Mal hat es, glaube ich, nur eine Nacht gedauert, denn sie ist fast gleich wieder abgerissen. Vor 6 Monaten, im Juli und die Fehlgeburt im September. Als sie in diese Tournee nach Mexiko einwilligten, ist sie hierher zurückgekehrt. Er konnte ihr nicht nach Paris folgen. Er hatte eine Autowerkstatt hier im Ort gekauft. Und er war ein pfiffiges Kerlchen. Einer von denen, die wegen einer Frau nicht so leicht den Kopf verlieren. Nun, gleich nach ihrer Ankunft sind die beiden aufs Zimmer verschwunden. Und sie gaben sich keine Mühe, leise zu sein. Wenn ich daran denke, Monsieur, dass Sie mir vorwerfen, ich hätte ihr geholfen, sie zu betrügen. Ich habe sie aus meinem Haus gejagt. Ich konnte ihr das nicht verzeihen. Es war so niederträchtig, so gemein. Sie entgegnete, ich sei eifersüchtig auf sie. Sie behauptete, ich sei in diesen Knaben verliebt, in diesen Robert. Und dann hat sie noch etwas gesagt, dass ihr ganzes Leben falsch und künstlich sei. Dass sie für Männer wie Robert und nicht für Männer wie sie geschaffen sei. Dass nur diese sie befriedigen könnten. Und sie hat sogar etwas Schreckliches hinzugefügt. Die Haut täuscht sich nicht. Ich habe sie davongejagt, Monsieur Dange. Sie und ihren Geliebten. Ich habe ihnen gesagt, morgen Mittag, wenn ich aus der Schule komme, will ich euch nicht mehr sehen. Sie haben gelacht. Sie sind weggefahren. Vor dem Kriegerdenkmal geriet der Wagen ins Schleudern. Sie sind auf der Dorfstraße ums Leben gekommen. Soll ich Ihnen den Brief hersagen, den Sie auf dem Herzen tragen, der so anfängt? Heute Nacht habe ich von dir geträumt, in dem von Monteverdi die Rede ist, von jener wunderbaren Arie, Tod, ich glaube an dich und ich hoffe auf deine Nacht. Und den Sie vorhin vorgelesen haben. Flora war zu mir gekommen. Camille, schreib du ihm, mir fällt nichts ein. Und ich schrieb. Und mit welchem Glück? Ich schrieb Ihnen. Warum sagen Sie so etwas? Um sie zu retten. Um sie von ihr zu erlösen. Was Sie in ihr gesehen haben, gehört nicht ihr. Ich werde jetzt gehen. Bemühen Sie sich nicht. Ich finde hinaus. Können Sie mir sagen, was ich mit dieser Wahrheit anfangen soll? Sie hat es nicht verdient, von Ihnen mit solcher Inbrunst geliebt zu werden. Was verstehen Sie denn davon? Florence ist Florence. Die Seele, der Geist, die Intelligenz, das alles hat keine Bedeutung. Das alles ist nur eine Dreingabe. Was bleibt? ist diese sanfte Bewegung ihrer Schulter, wenn sie ihren Kopf zu mir neigte. Was bleibt, ist die Form und die Wärme ihrer Brust, ihr Blick, ein Tonfall ihrer Stimme, diese rasche und matte kleine Bewegung ihrer Hand, mit der sie mich wegschob, wenn ich mich ihr näherte, wenn sie vor mir floh. Und jetzt weiß ich auch warum. Sie sind verloren, Monsieur Dange. Wie Florence? Die Vertraute von Irene Nemirovsky. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Hörspielbearbeitung Klaus Schmitz. Es spielten Camille Cousin, Katharina Schüttler, Roger Dange, Sylvester Groth. Dramaturgie Thomas Fritz, Ton Holger Klimchen, Schnitt Christian Grund, Regieassistenz Matthias Seimer, Regie Gottfried von Einem. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2015.